Sputnik. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Marcel. Where? You do me on my best.

Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marcel. Move your body, move your body, move your body, rock your body.

Sputnik Heimspiel.